Zur Zeit Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, zogen Rezin, der König von Aram, und Pekah, der Sohn Remaljas, der König von Israel, gegen Jerusalem heran, um es anzugreifen. Aber sie vermochten nicht wieder Jerusalem zu kämpfen. Als aber dem Hause Davids gemeldet wurde, die Aramäer lagern in Ephraim. Da erbebte sein und seines Volkes Herz, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind erbeben. Jahwe aber sprach zu Jesaja, gehe hinaus zu Ahas, du und dein Sohn Sirjasub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teichs, nach der Straße am Wuckerfeld und sprich zu ihm, hüte dich und halte Ruhe, fürchte dich nicht, und dein Herz verzage nicht wegen dieser beiden rauchenden Stummel von Feuerbränden, trotz des lodernden Zorns Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Deshalb, weil Aram, Ephraim und der Sohn Remaljas Böses wider dich beschlossen haben, nämlich, wir wollen gegen Juda ziehen und ihm ein Grauen einjagen und es für uns erobern und den Sohn Tabels zum König darin machen. So hat der Herr Jahwe gesprochen, es soll nicht zustande kommen und soll nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt Arams und Rezin ist das Haupt von Damaskus, und nach 65 Jahren von jetzt ab wird Ephraim zertrümmert werden, so dass es kein Volk mehr ist, und Samaria ist das Haupt von Ephraim und der Sohn Remaljas das Haupt von Samaria. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und Jahwe redete weiterhin also zu Ahas, erbitte dir ein Zeichen von Jahwe, deinem Gotte, tief unten aus der Unterwelt oder hoch oben aus der Höhe. Ahas aber erwiderte, ich will nicht bitten und Jahwe nicht versuchen. Da sprach er, hört doch, ihr vom Hause Davids. Ist euch nicht genug, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, ein junges Weib wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihn Immanuel nennen. Von Dickmilch und Honig wird er leben, bis er das Böse verwerfen und das Gute erwählen lernt. Denn ehe der Knabe das Böse verwerfen und das Gute erwählen lernt, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verödet sein, wird Jahwe über dich und dein Volk und dein Haus Tage kommen lassen, dergleichen nicht gekommen sind, seitdem Ephraim von Juda abfiel, den König von Assyrien. Und an jenem Tage wird Jahwe die Bremse am Ende der Nilame Ägyptens und die Biene im Lande Assur herbeilocken, dass sie alle hereinkommen und sich niederlassen in den Talschluchten und den Felsspalten und in allen Dornsträuchern und auf allen Triften. An jenem Tage wird der Herr mit dem Schermesser, das am Ufer des Euphrat gedungen ist, mit dem Könige von Assyrien, das Haupt und die Schamhaare abscheren, und selbst den Bart wird es wegnehmen. Und an jenem Tage wird sich eine junge Kuh und zwei Stück Kleinvieh halten, und wegen der Menge Milch, die sie geben, wird er von Dickmilch leben, denn von Dickmilch und Honig wird jeder leben, der im Lande noch übrig ist. Und an jenem Tage wird jeder Platz, wo 1000 Weinstöcke im Werte von 1000 Sekeln stehen, den Dornen und dem Gestrüpp verfallen. Mit Pfeil und Bogen wird man sie betreten, denn Dornen und Gestrüpp werden allenthalben im Lande sein. Und von den Bergen, die jetzt mit dem Karste behackt werden, wird man keinen betreten, aus Scheu vor Dornen und Gestrüpp, sondern wird die Rinder hintreiben und sie von den Schafen zertreten lassen.